Ja, es ist hier für uns eine geniale Erfahrung. Eine Lebenserfahrung, hier vor euch zu spielen. Wahnsinn! Ja, und nun geht es hier im nächsten Song Friedenstod, ja, um das Dilemma zwischen Macht spielen gegen Not und Elend auf dieser Welt. Friedenstod hier von und mit Tränenwelt für euch! Ja, wir sind ja schon hier, also ich.